nach Gibraltar in Mitchell Submarine. Die Kofferübergabe 62 im Tessin, 63 in Tanga, sein Cover flog auf. Er verlor seinen Fez, doch er schaffte es raus. Er denkt doch an früher, der Druck war enorm, doch Gin und Dextrin brachten ihn stets nach vorn. Und dann 66, karibische See, die Narben von damals tun heute noch weh. Er ganz allein und die Tonton war gut, das war problematisch, das war gar nicht gut. Er verlor fast den Finger, doch er schaffte es raus, mit einer DC-10 brachte man ihn nach Haus. Und jetzt schneidet er Rosen, denkt schmunzelnd zurück, denn im Großen und Ganzen, da hat er Glück. Doch die große Liebe fand er nie und er nimmt eine Camel aus seinem Etui. Er denkt an die Schweiz und an sein Internat mit Blick auf die Alpen in der Nähe vom Staat. Er sprach 8 Sprachen und konnte kodieren, doch am meisten mochte er das Dechiffrieren. Er denkt an sein Geheimagentenring, ein Fallschirm und ein Knäckebrot befanden sich darin. Er denkt an Berlin, auch das ewig her, doch noch immer ärgert es ihn sehr. Diese Schmach hat er nicht verwunden, versteckt im Mülleimer über mehrere Stunden. Es roch sehr schlimm, von Hunden verbellt, ein Affront gegen ihn und die gesamte freie Welt. Und jetzt schneidet er Hosen, denkt schmunzelnd zurück, denn im Großen und Ganzen, da hat er Glück. Doch die große Liebe fand er nie und er nimmt eine Camel aus seinem Etui. Es gab mal ein Mädchen, das hatte er gern, doch leider war sie bei der Kommentären. Das fand er natürlich recht schnell heraus und er sagte zu ihr, Madame, es ist aus. Damals in der Buscher auf Martinique, der Kulturattaché war ein schwieriger Typ. Und jetzt schneidet er Rosen, schaut schmunzelnd zurück, denn im Großen und Ganzen, da hat er Glück. Doch die große Liebe fand er nie und er nimmt eine Camel aus seinem Betrieb. Zurück, denn im Großen und Ganzen, da hat er Glück. Doch die große Liebe fand er nie und er nimmt eine Camel aus seinem Betrieb.